HR2 Kultur. Wissenswert. Die meisten Leute streben, wenn sie Schloss Wilhelmshöhe in Kassel besuchen, in die Gemäldegalerie. Aber an die Gemäldegalerie schließt ein weiterer Schlossflügel an, der sogenannte Weißensteinflügel. Hier kann man noch heute besichtigen, wie Jérôme Bonaparte, der Bruder des französischen Kaisers Napoleon, in Kassel gelebt und geherrscht hat. Dr. Thorsten Smit ist Kurator der Ausstellung über Napoleons kleinen Bruder. Er erklärt, warum Jérôme ausgerechnet Kassel als Residenzstadt für sein neues Königreich ausgewählt hat. Kassel hatte sicherlich den Vorteil, dass es hier gleich mehrere Schlösser gab. Die besagte Wilhelms- oder vielmehr Napoleonshöhe war erst wenige Jahre zuvor fertiggestellt worden und war in ihrer Größe sicherlich den Ansprüchen dieses neuen Königs durchaus angemessen. Kassel, ganz am Südrand dieses Staatengebildes gelegen, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass man signalisieren wollte, hier wird die alte Herrschaft, nämlich die kurhessische Herrschaft, abgelöst und es wird etwas Neues installiert. Und im Schloss Napoleonshöhe, wie es Jérôme umgetauft hatte, herrschte er über das Königreich Westfalen. Dieses Westfalen, mit PH geschrieben, deckt sich nur zum Teil mit den Regionen, die vor und nach dieser Zeit westfälisch hießen. Der Name sollte frei von alten Erinnerungen sein, weswegen Bezeichnungen wie Hessen, Braunschweig oder Hannover von den Franzosen verworfen worden waren. Der neue Staat erstreckte sich von Marburg im Süden über Braunschweig bis an die Elbe nach Norden, von Osnabrück im Westen bis nach Halle im Osten. Er war damit so groß wie das, was von Preußen nach der Niederlage gegen Frankreich übrig geblieben war. König Jérôme war ein gut aussehender Lockenkopf, gerade einmal 23 Jahre alt, als er Ende 1807 in Kassel eintraf. Allerdings war er nicht ganz so groß, wie ihn die Gemälde darstellen, sondern genauso klein geraten wie sein berühmter Bruder. In Archiven und auch in Depots in Frankreich haben wir Kleidungsstücke von ihm gefunden. Unter anderem einen wunderschönen grünen Hofrock, ein Hofkostüm, was über und über mit Gold bestickt ist, was er getragen hat und was auf eine Körpergröße von nicht viel mehr als 1,60 Meter schließen lässt. Der Bonaparte-Clan aus Korsika gehörte nicht gerade zum Hochadel. Genau genommen war er überhaupt nicht adelig gewesen. Herrschaft wurde aber damals über die Herkunft aus einer möglichst langen Dynastie legitimiert. Napoleon trug dem Rechnung, indem er seine Familie in die Adelshäuser Europas einheiratete. Er selbst ließ sich von seiner geliebten Josephine scheiden und ehelichte die Tochter des österreichischen Kaisers. Seinen Bruder Jérôme verheiratete er mit Katharina von Württemberg. Aber um den Widerwillen der deutschen Untertanen gegen einen Fremden, einen französischen König, zu mindern, bedurfte es mehr als nur der Heiratspolitik. Napoleon setzte deswegen auf eine moderne staatliche Verwaltung und eine fortschrittliche Gesellschaftspolitik, wie der Historiker Helmut Berding erläutert. Das war natürlich auch von Napoleon gedacht, als ein Instrument zur Sicherung seiner eigenen imperialen Herrschaft in ganz Europa. Das ist vollkommen klar, aber eben interessant, nicht nur als Unterdrücker, als jemand, der Kriege macht, der ausbeutet, was er alles auch getan hat, sondern unter anderem eben auch der Versuch, seine Herrschaft abzusichern durch mustergültige Einrichtungen. Das Königreich Westfalen hat er genau zu diesem Zweck als Modellstaat organisiert. Napoleon selbst gab in einem Brief seinem Bruder mit auf den Weg: Um es unumwunden zu sagen, vertraue ich für die Festigung der Monarchie in Westfalen mehr auf die wohltuende Wirkung dieser modernen Einrichtungen als auf die größten militärischen Siege. Wichtig ist vor allem, dass die Bevölkerung unter dem neuen Regime in Freiheit, Gerechtigkeit und Wohlstand leben kann, wie es bisher noch in keinem deutschen Land möglich war. So kamen die Errungenschaften der Französischen Revolution nach Deutschland, beziehungsweise das, was unter Napoleon davon übrig geblieben war. Das Königreich Westfalen war aus Territorien mit den unterschiedlichsten Rechtstraditionen zusammengeflickt worden. Jetzt wurde etwa zwischen Stadtbewohnern und Landbewohnern rechtlich und steuerlich kein Unterschied mehr gemacht. Die Leibeigenschaft wurde abgeschafft. Und zum ersten Mal in der deutschen Geschichte galten Juden als gleichberechtigte Bürger. Juden waren vollkommen gleichgestellt, dem Rechte nach. Das heißt, sie durften keine besonderen Abgaben mehr leisten müssen. Und sie durften Ämter innehaben, sie durften Handel treiben, sie konnten sich niederlassen, wie alle anderen auch. Und die alten Diskriminierungen, die sind fortgefallen. Aus Frankreich wurde der Code de Commerce übernommen, das damals modernste Wirtschaftsrecht. In einem von der Landwirtschaft geprägten Territorium war das bislang nicht so entscheidend. Doch der aufstrebende Handel und die beginnende industrielle Produktion waren für weiteres Wachstum auf die richtigen Rahmenbedingungen angewiesen. So wurde mit dem Code de Commerce die Aktie als Finanzierungsinstrument eingeführt. Mit Aktien wurden dann später der Eisenbahnbau und die anlaufende Industrialisierung in Deutschland finanziert. Bevor die Franzosen kamen, musste noch an Brücken und an den Stadttoren Zoll gezahlt werden. Jetzt wurde Zoll nur noch an den Landesgrenzen erhoben. Indes, auch die staatlichen Institutionen mussten finanziert werden. Es wurden dann Steuern eingeführt, unterschiedliche Art, Stempelsteuer, Einkommensteuer. Nur waren die Ausgaben enorm und der Staat hat sich zunehmend verschuldet, weil auch die Forderungen Napoleons an diesen Staat, die finanziellen Forderungen, groß waren. Zum Beispiel musste der Staat eine Armee von 25.000 Mann unterhalten. Das kostet Geld. Die ständigen Truppenaushebungen und die Steuerlast machten den neuen König, ganz gegen Napoleons Absicht, bei den Untertanen gründlich verhasst. Geld kostete natürlich auch der aufwendige Hofstaat, den Jerome in Kassel unterhielt. Der einzige Neubau aus seiner kurzen Regierungszeit ist das sogenannte Ballhaus auf Napoleonshöhe, das zunächst ein Hoftheater war. Musik hat eine sehr große Rolle gespielt. Jerome hatte eine Opern- und Theaterliebe, hat Musiker an den westfälischen Hof geholt. Und wir wissen, dass selbst Beethoven ernsthaft mit dem Gedanken gespielt hat, hier an den Hof zu kommen. Und es ist letztlich nur daran gescheitert, dass in Wien sich mehrere Leute zusammengetan haben, um eben das westfälische Angebot zu überbieten. Die Musik, die hier gespielt wurde, ist stilistisch sehr ähnlich. Einer seiner Hofkomponisten war Friedrich Fesca. Und dann wurde damals behauptet, dass er nach den großen Feiern abends immer gesagt hat, morgen wieder lustig, morgen wieder lustig. Und das Wort ist in den Mund gelegt worden und das hat in diesen Beinamen König Lustig eingetragen. Und das hat das gesamte Bild geprägt. Das ist ein Bild, das ist eben ganz und gar einseitig. Denn beleuchtet wird nur diese eine Seite seines Leichtsinns, seiner ständigen amorösen Affären, seines Verschwendertums. Und völlig ausgeblendet wird die Tatsache, dass er als Herrscher seine Arbeit getan hat. Er hat wirklich am Staatsratssitzungen teilgenommen und viel gearbeitet und die ganzen Reformgesetze mit auf den Weg gebracht. Helmut Berding ist Professor für Neuere Geschichte an der Universität Gießen. Seine Forschungen haben wesentlich dazu beigetragen, dass die Franzosenherrschaft heute sehr viel differenzierter und positiver bewertet wird als zuvor. Wurde die Franzosenzeit von deutschen Historikern lange Zeit nur als Zeit der Fremdherrschaft begriffen, so hat Berding herausgearbeitet, wie bedeutsam die modernen Institutionen waren, die die Franzosen den Deutschen brachten. So gab es im Königreich Westfalen ein Parlament. Es war zwar keines, das heutigen Anforderungen genügen würde, wie auch Helmut Berding hervorhebt, aber die Abgeordneten, die da im Kasseler Friderizianum tagten, bildeten das erste Parlament der deutschen Geschichte überhaupt. Es war eine indirekte Wahl. Schon bei den Wahlen war klargestellt, dass die Höchstbesteuerten, also diejenigen, die am meisten Steuern zahlten, also die am reichsten waren, große Vorteile hatten, die bestimmten im Grunde, wer reinkam in das Parlament. Und das war also ein plutokratisches Wahlrecht, wenn man so will. Wegen der ökonomischen und gesellschaftlichen Verhältnisse waren eben, anders als in Frankreich, die Höchstbesteuerten nicht die Bürgerlichen, die Gewerbetreibenden, sondern die Grundbesitzenden, und zwar in überwiegender Mehrzahl der Adel. In Frankreich war ja der Adel durch die Revolution zunächst abgeschafft worden. In der Rückschau gehört es zu den großen Versäumnissen der Franzosen, dass sie im Königreich Westfalen den Adel nicht gleich ganz abgeschafft haben. Immerhin musste aber der Adel, was für deutsche Verhältnisse revolutionär war, zum ersten Mal Steuern zahlen. Doch die Franzosen wollten sich nicht auch noch die lokalen Eliten zum Feind machen und ließen den Adel bestehen. Und Adel bedeutete in der Regel Großgrundbesitzer. Es war ein System der Grundherrschaft. Grundherrschaft heißt ja, dass die Bauern abhängig waren, meistens von adeligen Großgrundbesitzern, und ihnen Frondienste leisten mussten oder einen Teil der Ernte abgeben mussten. Und dieses System, das hätte eigentlich auch aus den Angeln gehoben werden müssen, denn es war nicht vereinbar mit dem Code Napoleon, mit dem Zivilrecht, das eingeführt worden ist. Auch der Code Napoleon wurde für die deutsche Rechtsgeschichte ungeheuer wichtig. Aus ihm ist letzten Endes das bürgerliche Gesetzbuch entstanden. Die meisten Abgeordneten des Parlaments waren also adlige Großgrundbesitzer. Aber immerhin waren es Abgeordnete, die für das ganze Volk sprechen sollten. Sie trugen eine einheitliche Tracht, die die Standesunterschiede verwischte. Und das Parlament war nicht nur reine Fassade. Es hatte zwar nicht das Recht, Gesetze vorzuschlagen, aber es konnte immerhin Gesetzesentwürfe ablehnen, was auch tatsächlich geschehen ist. König Jerome auf Schloss Napoleonshöhe war darüber nicht amüsiert. Der Prunkschreibtisch von Jerome existiert noch und er ist hier eines der Glanzstücke in der Ausstellung des Weißensteinflügels. Also es ist wirklich ein imposantes Möbelstück aus Mahagoni gefertigt. Sie haben eine sehr breite Tischplatte, auf der sich ein blockartiger Aufsatz befindet mit mehreren Schubladen, nochmal bekrönt von einem weiteren Aufsatz. Die Tischplatte selbst wird getragen von zwei Sphinxen oder geflügelten Löwen, die also auch sehr typisch sind für diesen Stil dieser Zeit, für die Empirezeit. Dr. Thorsten Smith ist von Hause aus Kunsthistoriker. Obwohl die Franzosen einen neuen Stil, den Empire-Stil, einführten, hat Thorsten Smith sonderbarerweise ein Problem, die Möbel zu identifizieren, die aus der Franzosenzeit stammen. Hier am Weißensteinflügel finden wir sehr viele Möbel und Ausstattungsstücke in diesem Empire-Stil, der von Jerome hier in Kassel eingeführt wurde. Und erstaunlicherweise hat der Kurfürst diesen Stil ungebrochen fortgesetzt und hat sich also mit den Möbeln, die er hier vorgefunden hat, arrangiert, hat sie offenbar sogar so schön gefunden, dass selbst die Möbel, die danach neu angefertigt wurden, also exakt in derselben Art gefertigt wurden wie die von Jerome, was uns heute vor das Problem stellt, dass man rein stilistisch kaum sagen kann, ist nun dieses Stück von Jerome angekauft worden oder erst von dem zurückgekehrten Kurfürsten. Das Verhalten des zurückgekehrten Kurfürsten ist typisch für das Verhalten der Deutschen der Franzosenzeit gegenüber. Der aus Frankreich eingeführte Stil wurde genauso übernommen wie auch viele Institutionen. Im linksrheinischen Gebiet, etwa in Mainz, galt sogar nach dem schmählichen Ende Napoleons weiterhin französisches Recht. Die großen Reformer, Montgelas in Bayern, Hardenberg und vom Stein in Preußen, sie haben mit großem Eifer die französischen Reformen studiert. Nur durfte das niemand laut sagen. Seit Napoleons Untergang galt Frankreich als der sogenannte Erbfeind. Die Kriege gegen Napoleon wurden als Befreiungskriege verherrlicht. 1812 hat keiner einen Finger gerührt, um Jerome und seine französischen Minister und seine Entourage zu schützen. Überhaupt nicht. Man war da froh, dass dieser ganze Spuk, wenn man so will, vorbei ist, aber auch da kann man nicht sagen, dass es eine große Begeisterung gegeben hat für die einrückenden Kosaken und Preußen. Das ist auch nicht richtig, sondern man war einfach froh, dass die Zeit dieser Kriege vorbei ist. Man könnte das Königreich Westfalen für eine unwichtige Episode in der Geschichte halten. Schließlich hat es nur 5 Jahre gehalten, von 1807 bis 1812. Wären da nicht die Reformen? Jerome erließ seine Gesetze par grâce de Dieu et la Constitution, von der Gnade Gottes und durch die Verfassung. Gottesgnadentum, das kannten die Deutschen vor Napoleon zu Genüge. Aber dass sich ein König auf die Verfassung berief, das war neu. Es war eben die erste geschriebene Verfassung in einem liberalen Sinne, eine Repräsentativverfassung, die in Deutschland eingeführt worden ist, und zwar durch Napoleon. Und das ist außerordentlich wichtig und das ist in Erinnerung geblieben. Daran hat man später wieder versucht anzuknüpfen. Das ist von großer Bedeutung. HR2 Kultur. Wissenswert. Von Montag bis Freitag um 8:30 Uhr.